WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich muss hier erstmal ein bisschen Ordnung schaffen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute ein festes Thema. Das Thema heißt, darüber rede ich zum ersten Mal. Und ich möchte gerne mit euch über etwas reden, über das ihr wirklich noch niemals mit irgendjemandem gesprochen habt. Vielleicht wart ihr einmal verstrickt in ein Verbrechen, als Täter, als Opfer. Vielleicht tragt ihr eine große geheime Schuld. Vielleicht habt ihr einen geheimen sexuellen Fetisch. Gibt es eine Lebenslüge, die ihr noch nie jemandem mitgeteilt habt? Oder schämt ihr euch vielleicht auch für irgendetwas, was schon Jahre zurückliegt? Oder vielleicht habt ihr sogar auch mal irgendwann viel Geld bekommen, woher und wie auch immer, und habt darüber bisher auch geschwiegen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt und es geht los mit Jochen. Und Jochen ist 48. Guten Morgen, Jochen. Ja, morgen Domian. Hallo Jochen, schön, dass du da bist. Du hast auch über eine bestimmte Sache noch nie gesprochen. Ja, das stimmt. Also ich bin im Alter von 11 Jahren sexuell missbraucht worden von dem Onkel meines besten Freundes. Mhm. Ist das einmal passiert? Nein, das ist circa über 4 Jahre gegangen, bis ich 15 war. Und dann hat der Onkel sich geoutet und hat gesagt, er wäre schwul, und dann hat die Familie ihn rausgeschmissen und dann war mein Martyrium zu Ende. Ach so, aber er hat nicht gesagt damals, dass er sich an dir vergriffen hat. Nein. Mhm. Das hat er wohl stillschweigend genossen. Wie ist das denn damals genau passiert und wo? Ja, also ich habe in der 5. Klasse meinen Kumpel kennengelernt. Seitdem waren wir bis zu seinem Tod dickste Freunde. Mhm. Und dann bin ich circa ein Jahr später das erste Mal bei dem gewesen, habe da übernachtet. Wir haben ein großes Haus gehabt. Mhm. Und dann war das immer ein bisschen umständlich, in seinem Zimmer eine Luftmatratze aufzupusten. Und dann bin ich in den Keller gegangen. Mhm. Die haben da so ein großes Solarium gehabt. Und da konnte man halt gut und bequem schlafen. Das war ein großes Bett. Mhm. Ja, und irgendwann ist dann der Onkel, der wohnte eine Etage über meinem Kumpel. Ah ja. Und dann ist er irgendwann nachts da gestanden und hat an mir rumgefummelt. Und dann ist das so gekommen. Wie war denn das für dich? Du warst 11 Jahre, da kommt nachts dann jemand in diesen Raum, in dem du schläfst. Ich bin also wach geworden und dann fummelte er mir also schon unten rum, und ich bin also völlig steif gewesen wie so ein Brett. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich habe gar nicht getraut zu atmen. Auch nicht zu schreien oder so etwas. Nee, also ich habe gar nichts, oder ich habe mich gar nicht getraut, irgendwas zu machen. Ja, und dann hat er mich mit der Hand befriedigt. Mhm. Dann ist er wieder gegangen, und dann ging das einen Monat später. Also ich bin eigentlich fast jede Woche, habe ich da geschlafen. Aber dass du dann überhaupt noch dahin gegangen bist zum Schlafen, das muss doch für dich sehr schlimm gewesen sein. Ich würde mal sagen, die Freundschaft zu meinem Kumpel hat da überwogen. Ja, mhm. Das war mir wichtiger, und das habe ich dann so stillschweigend hingenommen. Musstest du ihn auch an ihm irgendetwas machen? Ja, das fing dann hinterher an. Da musste ich ihn mit der Hand befriedigen. Mhm. Und hinterher ging das dann weiter, dass ich ihn also auch oral befriedigen musste. Mhm. Wie hast du das damals empfunden, das tun zu müssen oder dass er das mit dir macht? Auf der einen Seite fing man ja gerade an, so seine Sexualität zu erleben und zu erfahren. War natürlich, sagen wir mal, nicht prickelnd, dass das dann mit einem älteren Mann war. Aber ich habe das dann einfach so hingenommen, weil ich, sagen wir mal, die Freundschaft zu meinem Kumpel da nicht gefährden wollte. Wie alt war der Mann eigentlich damals? Kann ich jetzt schlecht sagen. Ich würde mal sagen, der war so Mitte, Ende 20. Also so um die 30 rum. Ach so. Mhm. Du sagst, du hast auch gerade deine Sexualität entdeckt. Gab es auch irgendwie etwas, was du daran interessant fandest, oder war es doch eindeutig Ekel, Abscheu und Angst? Nein, also zum Teil war es auch interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war natürlich dann hinterher auch abstoßend, als ich ihn da oral befriedigen musste. Das hat mir also nicht gefallen. Aber so im Großen und Ganzen war man ja erstmal aufgeregt, ja, dass das überhaupt auch an einem selbst da hantiert wurde. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, dolle fand ich es nie, ja. Es kam auch nicht die Situation mal auf, dass du deinem Freund davon eine Andeutung hättest gemacht. Nein. Nun heißt ja unsere Sendung, darüber rede ich heute zum ersten Mal. Ja. Ist das wirklich so, dass du noch nie darüber gesprochen hast? Hallo? Ja. Jetzt warst du gerade weg. Ja, ich hatte gefragt, die Sendung heißt ja, darüber rede ich zum ersten Mal. Mhm. Und ist das wirklich so, dass du noch nie darüber gesprochen hast? Ich habe noch nie darüber gesprochen. Wie kommt das, Jochen? Ich habe Scham... Angst, keine Ahnung, also immer noch so die Angst im Nacken, dass man mir sagt, ja, warst du selber schuld, wieso bist du da überhaupt noch hingegangen? Mhm. Ja? Mhm. Also das, immer ja irgendwie auch noch so Schuldgefühle, dass man ja an der Situation selber schuld ist. Mhm. Wie lebst du heute? Bist du in einer Beziehung zum Beispiel? Ich war 19 Jahre verheiratet. Mhm. Ich habe also 1995 geheiratet und letztes Jahr hat meine Frau sich dann getrennt. Ja. Und jetzt lebe ich alleine. Ich habe aber wieder eine Freundin, die wohnt ein bisschen weiter weg. Ja. Mit der klappt das ganz gut und Aber selbst auch deiner ehemaligen Frau oder deiner jetzigen Freundin in einem Liebesverhältnis, war das nicht so, dass du irgendwann dann doch dachtest, ach, jetzt erzähle ich das auch mal aus meiner Vergangenheit? Nein. Das habe ich mit mir selber ausgemacht, als der dann mit 15 da rausgeschmissen wurde. Mhm. Habe ich drei Kreuze gemacht, habe mich gefreut, dass der weg war. Ja, und dann habe ich angefangen halt mit Frauen was anzufangen. Mhm. Und das ging dann eigentlich ziemlich schnell, dass ich meine damalige Frau dann kennengelernt habe. Und wir waren dann 4 Jahre so zusammen und haben dann 95 geheiratet. Mhm. Hast du für dich das Gefühl oder den Eindruck, dass du das ja in irgendeiner Form schon verarbeitet hast und zu den Akten gelegt hast? Ja, ich glaube ja. Mhm. Ja, also jetzt, wie das so das Ende mit meiner Frau dann kam, da war ja, sagen wir mal, im Bett hat sich da nicht mehr viel abgespielt. Mhm. Und dann habe ich mal wieder so überlegt, wie das so früher war mit dem und war mal so kurzfristig am Überlegen, ob ich mal was mit Männern anfangen sollte. Mhm. Und seitdem ich jetzt mal eine Freundin habe, ist das also alles ganz schnell wieder über den Haufen geworfen. Mhm. Ich bin jetzt wieder glücklich, bin sehr froh, dass ich mit der schlafe, dass ich mit der also alles machen kann, wo ich Lust zu habe. Mhm. Und Aber obwohl du so viele Jahre geschwiegen hast, hast du dich dann doch dazu entschieden, das hier heute mir zu erzählen. Warum eigentlich? Der ausschlaggebende Punkt ist 2011 bin ich im Sommer bei meinem besten Kumpel gewesen und da hatte er mir gesagt, dass er auch von seinem Onkel missbraucht wurde, auch über Jahre. Mhm. Und da habe ich dann vehement das noch abgestritten und habe mich mit Händen und Füßen gewehrt und habe gesagt, ich habe da nie was von mitgekriegt und bei mir ist nie was passiert. Hat dein Kumpel dich gefragt, ob der Onkel das bei dir auch... Und du hast gesagt, nein, er hat es nicht gemacht. Und da habe ich das noch verneint und habe das also vehement abgestritten. Und wie ich dann wieder nach Hause gefahren bin, habe ich mir unterwegs überlegt, du bist doch eigentlich doof. Jetzt hat er sich offenbart. Und ich hätte das auch machen sollen und wollte das dann also beim nächsten Mal machen. Ja, und dann kam also Dezember 2011 der Anruf, dass er verstorben ist. Ach, wie tragisch. Du wolltest mit ihm drüber sprechen und dann ist er vorher verstorben. Ja. Mhm. Und das tut mir in der Seele weh. Ja, das verstehe ich. Das würde ja mir auch wehtun. Denn da hättest du wirklich offen dann mit ihm sprechen können. Mhm. Er war ja genauso ein Opfer wie du in der Situation gewesen. Und vielleicht hätte es ihm auch gut getan und dir auch nochmal gut getan, darüber zu reden. Ja, das ist jetzt nicht mehr rückholbar. Das ist nicht wieder gut gemacht. Jetzt irgendwann ist, wie ich letzte Woche gehört habe, dass du da dieses Thema hast, wo man noch nie drüber gesprochen hat. Also da habe ich gesagt, so entweder jetzt oder nie. Mhm. Weißt du, ich bin ja auch der Auffassung, Jochen, dass niemals ein Kind auch nur einen Hauch von Schuld trägt. Selbst wenn, natürlich kann man im Nachhinein sagen, ja, warum bist du da hingegangen? Mhm. Aber du warst ein Kind, du hast es gerade ja schlüssig erklärt, warum das so war. Ein Kind erlebt diese Situation ganz anders, ganz neu, ganz bedrückend oder wie auch immer. Ja. Was auch immer, man kann einem Kind niemals eine Schuld geben. Nie, nie. Schuld hat immer der Ältere und deswegen trägt immer der die Verantwortung dafür. Ja, Jochen, magst du recht haben. Freue ich mich, dass du es mir und uns erzählt hast. Mhm. Vielleicht ist es auch ein bisschen befreiend für dich. Vielleicht sogar auch so der erste Schritt gewesen, das vielleicht deine Freundin mal zu erzählen. Aber das musst du für dich entscheiden, ob das für dich richtig ist oder nicht. Mhm. Ich habe da rausgehört, dass du keinen Psychologen brauchst, ne? Nein, also ich hab das einfach so akzeptiert, das hat zu meiner Kindheit dazugehört. Ja. Ich probiere alles, dass meinen Kindern dieses nicht widerfährt. Ja. Ja. Also da. Wie viele Kinder hast du? Bitte? Wie viele Kinder hast du? Zwei Jungs, die sind 15 und 11. Mhm. Ja, und also ich glaube, die wachsen gut auf und ich hoffe mal, man kann ja Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Ich habe beiden schon gesagt, wenn irgendwie was ist oder was sagt, sofort was. Mhm. Ja. Aber ich denke mal, ich bin da eigentlich gut drüber weggekommen. Ja, ja. Sehr gut. Dann bin ich beruhigt und freue mich für dich, Jochen. Ja. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, ich danke dir auch. Tschüss, Jochen. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet oder reingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, darüber rede ich zum ersten Mal und ich möchte gerne mit euch über Dinge, über Ereignisse, über Vorkommnisse, über was auch immer reden, über die ihr noch nie in eurem Leben gesprochen habt. Vielleicht aus Scham, vielleicht aus Vorsicht. Das kann was Sexuelles sein, das kann eine Schuld sein, es kann ein Verbrechen sein, es kann aber auch was Positives sein. Ich habe es ja gerade schon gesagt, vielleicht viel Geld, das ihr bisher verschwiegen habt, wie auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Markus. Markus ist 32. Guten Morgen, Markus. Hallo. Hallo, Markus. Oh, du atmest aber schwer durch. Ich habe Angst, dass man meine Stimme erkennt. Ja. Also das Thema ist ja vielleicht ernst für dich? Ich gehe mal davon aus, aufgrund der Reaktion. Was möchtest du zum ersten Mal erzählen? Also mein Name ist eigentlich gar nicht Markus. Mhm. Meinen richtigen Namen kann ich hier aber nicht nennen. Musst du ja auch nicht. Ich lebe unter einer falschen Identität in Deutschland. Mhm. Und die habe ich mir durch den Dienst in der Fremdenlegion erworben. Mhm. Und warum, wenn du in der Fremdenlegion warst, das vertiefen wir gleich noch. Ich bin strafrechtlich verfolgt worden in Deutschland. Warum? Das mag ich nicht sagen. Mhm. Wann bist du strafrechtlich verfolgt worden? Wie lange liegt das zurück? Elf Jahre. Mhm. Und ungefähr fast 11 Jahre. Und du bist dann in die, quasi um dem zu entfliehen, zu entgehen, in die Fremdenlegion gegangen? Ja, mit 21. Mit 21. Wie macht man das? Fremdenlegion klingt immer so exotisch, irgendwie aus Filmen kennt man das nur. Man denkt gar nicht, dass es das real gibt. Wie geht man zur Fremdenlegion? Über Mittelsmänner. Ich denke mal, es gibt auch Leute, die freiwillig hingehen und sich da ganz normal bewerben. Das ist ein Militär wie jedes andere auch. Erklären es mal von ganz unten. Was ist die Fremdenlegion überhaupt? Du warst da, du kannst es erklären. Die Fremdenlegion ist quasi ein Ja, wie gesagt, ein Militär von Frankreich, was aber Leute aus ganz vielen verschiedenen Nationen anheuert. Man könnte das jetzt im ganz extremen Fall als einen Zusammenschluss von ganz, ganz vielen Söldnern sehen. Aber genau das ist letztendlich doch nicht, weil der Söldner, wenn man es genau nimmt, der Söldner kämpft für sich und den Sold. Aber der Fremdenlegionär kämpft immer für die Legion. Könnte man auch sagen, also, dass das... Das hat viele verschiedene Beweggründe, warum die Leute dahin gehen. Vielleicht manche wollen die französische Staatsbürgerschaft, andere brauchen, wie ich, eine neue Identität. Mhm. Es gibt Leute, die einfach nur abenteuerlustig sind, neue Länder sehen wollen, sowas halt. Aber es gibt eben auch viele, ich sag mal, viele vorbestrafte Ganoven darunter, die da ihre letzte Chance sehen. Nein, das Problem an der Sache ist, beziehungsweise was heißt das Problem, das ist eigentlich ganz gut. Also ich denke mal, jemand, der ein Auto geklaut hat oder sowas, der hat schon Chancen, da noch runterzukommen. Aber jemand, der sehr gewalttätig war oder sogar jemanden missbraucht hat, der wird dort nicht genommen. Aha, also ein Mörder oder ein Kinderschänder kommt auch nicht in die Fremdenlegion. Schon klischeehaft, ne? Na, ich dass ein Mörder da nicht reinkommt. Das ist schon merkwürdig, ja. Ja, so, aber ich glaube, das hat den Hintergrund, dass die ein Legionär hat, kontrollierte Wut. Ein Mörder hat das nicht. So, jetzt kann man sagen, die Fremdenlegion ist so eine extreme Kampfgruppe der französischen Armee. Kann man so sagen. Ne? Und es gibt strenge militärische Hierarchien und Strukturen, denen man sich dann als Fremdenlegionär unterzuordnen hat. Wenn man die Grundausbildung schafft, ja, von ungefähr, von 100% Leuten schaffen das ungefähr 8%. So, zu denen hast du gehört. Vielleicht mal ein paar Beispiele, welche Aufnahmekriterien man da erfüllen muss, um aufgenommen zu werden. Man muss die Höllenmonate durchstehen. Man muss 9 Monate durchstehen. Die Höllenmonate. Die Höllenmonate. Was ist so die besondere Hölle? Das sind 4 bis 5 Monate. Man ist in einem Ausbildungscamp, das ist mitten in der Wüste und durchlebt dort einen sehr harten, sehr dreckigen Drill und ja, das ist aber auch eigentlich gar nicht, das ist nicht das, worüber ich eigentlich reden will. Ja, aber nur damit wir mal so ein bisschen grob, das sind so die Grundinformationen. Okay, dann hast du diese Hölle durchstanden, die haben dich aufgenommen. Danach wird man einer bestimmten Abteilung zugewiesen, so wie in jedem anderen Militär auch, durchlebt eine bestimmte Ausbildung. Ja. Und dann geht man in Einsätze. Ja, welche Ausbildung hast du genossen? Darüber mag ich nicht. Möchte auch nicht reden. Okay, darfst du denn, oder kannst du sagen, in welche Einsätze du gegangen bist, wo du eingesetzt wurdest? Ich darf sagen, wo ich eingesetzt wurde, aber ich möchte nicht darüber reden, was ich da gemacht habe. Dann sag doch mal, wo du eingesetzt worden bist. Also ich bin insgesamt 7 Jahre bei der Fremdenlegion gewesen und davon 4,5 Jahre mit Einsätzen. Und bin in Afghanistan gewesen, mehrmals. Jetzt interessiert mich natürlich wahnsinnig, was du da gemacht hast oder was die Fremdenlegion in Afghanistan gemacht hat. Da hat man noch gar nichts von gehört. Egal. Das darfst du nicht sagen. Nein. Hat die Fremdenlegion halb illegal agiert dort? Kein Kommentar. Ich kann dazu nicht sagen. Okay. Tut mir leid. Nur eine Frage noch dazu. Wussten die anderen Militärmächte, die in Afghanistan waren, dass auch die Fremdenlegion dort agierte? Das ist immer noch eine Grauzone. Verstehe. Es ist schwierig, darüber zu reden. Und das, also, ja. Hast du gerade mir so gesagt, ja, eigentlich will ich darüber gar nicht so reden. Über was willst du denn reden mit mir? Wenn man zur Fremdenlegion geht, bekommt man eine neue Identität. Mhm. Die ist erstmal vorläufig. Das hat den Hintergrund, wenn man der Legion beitritt, ist das vorherige Leben vorbei. Das wird gelöscht. Man lässt alles zurück. Mhm. Freunde, Familie, Bekannte, man darf nicht telefonieren, man darf als Fremdenlegionär in der Aufnahme nicht mal Auto fahren, als Beispiel jetzt. Man lässt alles zurück. Kurze Zwischenfrage, entschuldige. Und du hattest bestimmt, du hast, hattest und hast bestimmt Eltern noch. Sicher. sicher, die leben auch noch hier in Deutschland. Ja, wie hast du den Kontakt zu denen dann damals auch komplett abgebrochen? Ja, ich habe mit einem Koffer bewaffnet quasi abgehauen. Wissen denn deine Eltern heute, dass Nein. du wieder hier bist? Nein. Die wissen nicht mal, wo ich bin. Wussten die denn, dass du bei der Legion warst zumindest? Nein. Auch nicht. Nein. Das heißt, deine Eltern gehen davon aus, du bist einfach verschwunden. Vermisst. So in etwa, ja. Genau. Und genau das ist mein Problem. Erzähl. Ich habe, also wenn man bei der Legion gewesen ist oder ist, bekommt man eine neue Identität. Mhm. Und wenn man eine bestimmte Zeit da gewesen ist und einen bestimmten Rang erreicht hat, kann man mit dieser neuen Identität französischer Staatsbürger werden. Mhm. Mit der neuen Identität. Mhm. Und unter dieser neuen Identität habe ich eine Frau kennengelernt. Mhm. In Deutschland. Und in Frankreich. Mhm. Mhm. Aber das war eine Deutsche. Mhm. Es waren viele komische Zufälle. Und dann habe ich die besucht in Deutschland. Mhm. Und bin dann einfach da geblieben. Und jetzt lebe ich in Deutschland mit neuer Identität. Als Franzose? Jawohl. Und bin quasi, ja, ich bin jetzt 2,5 Jahre mit ihr zusammen. Und das Problem, was ich einfach habe, ist halt, dass mein ganzes Leben da ja in dem Sinne auf einer Lüge basiert. Das heißt, deine neue Freundin weiß gar nicht, dass du einen falschen Namen hast. Nicht. Du nein, hast gar, nein, gar nichts. Nein. Und die Familie weiß das nicht und das niemand weiß. Was erzählst du? Ja, und du und die Leute, die zuhören jetzt. Also, was hast du denn deiner Freundin erzählt, was du in den letzten Jahren gemacht hast? Ja, da saugt man sich schon so einiges aus den Fingern. Also du hast da so eine richtige Modellgeschichte dir zusammengebaut, die du dann erzählst. Was ist mir denn anderes übrig? Ja, ja, Als ich die kennengelernt habe, dachte ich, das wäre so ein, du flirtest mal ein bisschen mit der und dann ist das in Ordnung, aber... Ich will nochmal auf deine Eltern zurückkommen. Die wissen bis heute nicht, dass du da bist, dass du lebst und dass es ja eigentlich gut genau. geht. Wie war denn damals dein Verhältnis zu deinen Eltern? Gut. Tut dir das nicht in der Seele weh? Doch. Warum hast du deinen Eltern das angetan? Die Frage ist nicht, warum habe ich das meinen Eltern angetan? Die Frage ist, warum habe ich das mir angetan? Gut, dann stelle ich die Frage. Ich weiß es nicht. Heute, wenn ich mich das heute selber frage, ich finde keine Antwort darauf. Was? Ich am liebsten würde ich alles auffliegen lassen, meine Haftstrafe antreten, dann wahrscheinlich auch noch die Haftstrafe, dass ich als ehemaliger deutscher Staatsbürger bei einem fremden Land im Militär gedient habe. Das ist nämlich strafbar. Mhm. Das ist strafbar auch innerhalb von befreundeten Staaten. Ja. Ja, okay. Mhm. Und wenn Frankreich und Deutschland zusammen in den Krieg ziehen, ist das ein NATO-Bündnis. Das ist ja, ich bin ja aber. Ist auch egal. Es geht halt darum, dass ich. Ja, ich weiß nicht, was ich mache. Markus, was würde dir passieren von Seiten der Fremdenlegion, wenn du jetzt sprichst und die bekommen das mit? Inwiefern, wo drüber spreche? Naja, dass du, wenn du das alles, was du jetzt gerade mir erzählt hast, wenn du das jetzt deiner Freundin erzählst und diese neue Identität ablegst, was würde dann passieren? Gibt es da Repressionen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube nicht. Ich bin ja nun mal kein Fremdenlegionär mehr. Gut, dann. Und die neue Identität habe ich ja erworben, weil ich das selbst wollte. So, was spricht denn dagegen, wirklich klar Tisch zu machen, so wie du es gerade gesagt hast, wenn dich das so sehr belastet? Dann besteht die dann ist das Leben, was ich lebe, ja nicht mehr da, weil dann trete ich meine Haftstrafe an und dann bin ich bestimmt. Ja, jetzt, so nach dem ganzen Kram, bin ich bestimmt ein paar Jahre weg dann. Ja, gut, dann müsstest du. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Am liebsten würde ich alles aufdecken. Was fällt mir unwahrscheinlich schwer, weil ich natürlich auch Angst habe, die zu verlieren. Ich verstehe. Und das zu verlieren, was ich mir aufgebaut habe und all sowas. Mhm. Aber der Knackpunkt ist letztendlich gekommen. Also zumindest diese Einsicht oder mich hat das alles eingeholt, als meine Freundin angefangen hat, darüber zu reden, ob ich sie nicht heiraten möchte. Mhm, da war so der Knackpunkt, wo ich gedacht habe, ey, krass, was ist die ganzen Jahre eigentlich passiert? Mhm, Verstehe, da sind dir die Augen aufgegangen. Ja, man verdrängt das. Ja. Das ist genauso wie, du hast gesagt, du hast mit Soldaten schon geredet, genauso wie die niemals mit ihrem Umfeld oder mit Freunden oder so, oder nur ganz engen Freunden, aber nie so wirklich offen darüber reden, dass sie im Krisengebiet waren und Menschen, andere Menschen getötet haben. Da redet man einfach nicht. Nur man verdrängt das. Markus, und irgendwann holt einen das ein. Ich hab eine Idee. Was spricht dagegen? Offensichtlich scheint dich das sehr, sehr, sehr zu belasten, was ich gut nachvollziehen kann. Ja, und mein Lösungsansatz war, dass ich wieder abhaue. Ist das ein Lösungsansatz? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Dann brichst du deiner Freundin das Herz? Dir brichst du letztendlich auch das Herz? Du läufst vor dem Konflikt weg. Ja. Tauchst für ein paar Jahre wieder unter und vielleicht wiederholt sich das Ganze in 4-5 Jahren wieder. Nein, das ist keine Lösung. Das finde ich völlig absurd. Ich würde mich an deiner Stelle an einen Anwalt wenden und mich einfach mal beraten lassen, was dir blühen würde, wenn du jetzt mit offenen Karten spielst und eine Selbstanzeige machst. Ich meine, da passiert ja noch gar nichts. Lass dich doch einfach mal juristisch beraten. Das habe ich getan. Ja, und? Ja, dann wird's böse. Was heißt böse? Was hat er gesagt? Dass das wahrscheinlich endet. Man muss ja davon ausgehen, wie gesagt, ich bin auf der Flucht gewesen und habe meine Haftstrafe dadurch nicht angetreten, dass ich die definitiv absitzen werden muss. Ja, und wie viel? Und die wahrscheinlich noch mit ein paar Jahre obendrauf. Und was die Konsequenz, dass ich was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, wenn man das außen vor lassen würde, was eventuell dann aber auch irgendwann noch rauskommt. Das kommt ja noch hinzu. Ich müsste ja nicht nur beichten, dass ich jemand jetzt unter einem anderen Namen lebe. Ich müsste ja auch noch beichten, dass ich schlimme Dinge getan habe. Sind die, was du innerhalb der Fremdenlegion, also für den französischen Staat gemacht hast, sind die justiziabel in Deutschland? So meine ich das nicht. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Dass, ich meine damit, dass das Problem dabei liegt, dass ich ja, wie eben gesagt habe, dass ich für eine falsche Flagge gekämpft habe. Mhm. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich habe in einem fremden Land angeheuert. Und das ist nun mal strafrechtlich verfolgbar. Ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, dass das noch nicht so eine richtig fundierte juristische Auskunft war, die du dir... Nein, ist wahrscheinlich auch nicht. Ja. Oder ich habe nicht verstanden oder ich bin... Ich kann es dir nur so wirklich emotional und spontan sagen. Ich habe einen Eindruck von dir und habe ungefähr ein Bild aufgrund deiner Geschichte. Und ich höre ja daraus, wie sehr du leidest und was das für eine Lebensbelastung ist. Und ich möchte nochmal deine Eltern ins Spiel bringen, zu denen du ein gutes Verhältnis hattest. Mein Gott, das würden die Eltern sich freuen, wenn der Junge wieder da wäre, selbst wenn er im Gefängnis säße, wenn sie wüssten, er lebt. Die wissen ja gar nichts. Ich finde, dass man wenn man das alles bedenkt und was du gerade gesagt hast, dass in einer gewissen Weise du negative Sachen in Kauf nehmen solltest, auch eine Gefängnisstrafe, eine Haftstrafe, um danach ein klares und ehrliches Leben zu führen. Du bist erst 32. Wenn du jetzt wieder weggehst, verwickelst du dich immer mehr in diese seltsame Lügen- und Versteckwelt. Und du gehst seelisch daran kaputt. Du bist ja jetzt schon ziemlich am Ende. Lieber Markus, mir platzt gleich die Uhr hier. Wir reden schon sehr, sehr lange. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber dein Thema ist sehr ernst und sehr komplex. Ich muss es jetzt aber leider hier abbrechen. Ich habe dir meine grobe... Ich bin froh darum, sonst hätte ich gesagt, dass ich es gerne abbrechen möchte. Ja, ich habe dir so meine persönliche grobe Einschätzung gesagt. Dennoch biete ich dir sehr gerne an, dass dich jetzt auch mein Psychologe nochmal anruft. Dann habt ihr noch mehr Zeit im Hintergrund. Er soll es probieren, wenn ich nicht dran gehe, dann glaube ich, dass ich das nicht möchte. Okay, dann kannst du es ja... Absolut, du kannst es ja entscheiden. Ja. Lieber Markus, ich wünsche dir eine richtige Entscheidung. Ich wünsche dir für dein Leben wirklich eine richtige Entscheidung, wie immer die jetzt auch ausfallen wird. Ich wünsche es dir von Herzen. Dankeschön. Alles Gute. Vito. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja. 1.31 Uhr haben wir. Und hier ist die Clara. Clara ist 18 Jahre. Guten Morgen, Clara. Hallo. Hallo, Clara. Ja. Was ist es bei dir, über das du noch nie gesprochen hast? Mir ist es etwas, wofür ich mich sehr schäme. Ist auch eine Überwindung für mich, darüber zu sprechen. Ich habe eine pädophile Neigung. Mhm. Diese Neigung lebe ich nicht aus, aber ich habe sie. Eine pädophile Neigung? Du bist eine junge Frau von 18 Jahren. Wohin zielt diese pädophile Neigung? Zu Jungs oder zu Mädchen? Einfach zu Kindern. Egal welchen Geschlechts? Egal welchen Geschlechts. Wie alt sollten die Kinder sein nach deiner Vorstellung? Meistens ist es, also ich lebe das halt in der Fantasie aus. Meistens sind das so Kinder zwischen 8 und 10 und manchmal auch noch ein paar jüngere, aber dann fühle ich mich immer noch schlechter. Du hast aber noch... Hast du schon mal einen Kontakt zu einem Kind, einen sexuellen Kontakt zu einem Kind gehabt? Nein, sexuellen Kontakt habe ich niemals zu einem Kind gehabt und das werde ich auch niemals tun. Dafür bin ich, ich habe eine kleine Schwester, die ist 6 Jahre alt und das ist für mich, also das in der Realität zu tun, ist für mich so unmoralisch, dass ich das niemals tun könnte. Seit wann hast du diese Vorstellungen und Fantasien? Seit ich in die Pubertät gekommen bin, so mit 13, als ich angefangen habe, als man so anfängt, seinen Körper zu erkunden, habe ich auch angefangen, das zu entdecken, dass mich das irgendwie besonders erregt. Was passiert da in der Fantasie? Was machst du in der Fantasie mit den Kindern? Also meistens werde ich in dieser Fantasie erstmal selber vergewaltigt und von dem Vergewaltiger dann gezwungen, Kinder zu vergewaltigen. Oder dabei zuzusehen, oder... Du wirst zuerst selbst vergewaltigt in der Fantasie. Und diese Fantasie erregt dich. Ja. Und dann zwingt der Vergewaltiger dich an Kindern zu vergehen. Oder ihm dabei zuzusehen. Mhm. Hast du selbst dergleichen mal erlebt früher? Ja. Ich wurde... Also das erste Mal, als ich sexuell missbraucht wurde, da war ich 6 Jahre alt, da wurde ich von einem Mädchen sexuell missbraucht, von einem 16-jährigen körperbehinderten Mädchen. Von einem Mädchen? Ja. Was hat das Mädchen mit dir gemacht damals? Es war so, dass ich war als Kind immer nur mit älteren Leuten befreundet. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Ich konnte mit Gleichaltrigen nie was anfangen. Ich hatte immer so Freunde, die schon so 12, 13, 14 waren. Und mit diesem Mädchen war ich auch befreundet und irgendwann wollte das dann halt, dass ich mal so ihre Brüste anfasse und mal so ihre Muschi anfasse und dass ich da meine Fingerchen reinstecke und Ist das über einen längeren Zeitraum passiert? Ja, ich kann es jetzt, es ist eine verschwommene Erinnerung, ich kann es dir nicht zu 100% sagen, wie lange das war. Muss also auf jeden Fall über Monate gegangen sein, vielleicht war es ein Jahr, aber so ein Jahr könnte es ungefähr gewesen sein. Es fing an, da warst du genau wie alt, du hast es gerade schon gesagt, wie? 6 Jahre alt. Mhm. Da bin ich gerade in die Schule eingeschult worden. Mhm. Ist danach noch irgendetwas passiert? Ich wurde mit 14 auf dem Alexanderplatz vergewaltigt. In Berlin, ja. Und ich wurde dann, als ich 16 war, habe ich eine Beziehung zu einem jungen Mann gehabt, der mich anal vergewaltigt hat während der Beziehung. Sind diese Vergewaltigungen angezeigt worden von dir? Nein. Warum nicht? Also die Sache, als ich noch sehr klein war, das habe ich meiner Mutter damals offenbart, aber es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns alle. Wir haben damals meine Eltern waren mitten in der Scheidung und das war furchtbar. Und die Sache, als du 14 warst? Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nach Hause gegangen. Ich war angetrunken an dem Abend, betrunken eigentlich. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe mich stundenlang geduscht, ich habe mit niemandem drüber geredet. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der das heute weiß, das ist meine beste Freundin. Ich habe mit niemandem sonst drüber geredet. Dass du diese Fantasien mit Kindern hast, weiß aber keiner. Das weiß keiner, nein. Wie findest du das für dich, dass du, dass das überhaupt so in dir als Fantasie existiert? Ich finde das abartig. Also einerseits verstehe ich das, weil es wahrscheinlich durch diese Missbrauchserfahrungen kam. Mhm. Das ist ja, also ich kenne das von anonymen Geschichten, die ich im Internet gelesen habe, dass gerade Leute, die missbraucht wurden, oft einen derartigen Fetisch entwickeln. Mhm. Das ist, ich selber, so eine, also, das ist so eine Erklärung, aber ja, dennoch erleichtert die Erklärung einen ja nun auch nicht wirklich. Also es erleichtert mich, dass ich weiß, dass ich das niemals ausführen werde. Mhm. Aber es ekelt mich natürlich trotzdem irgendwie an, dass mich das erregt. Nun sind das die Fantasien und das sind die Erregungen, die auch bei den Fantasien passieren. Schaust du dir denn Bilder von nackten Kindern an? Habe ich einmal gemacht, als ich ein bisschen, also als ich damit, als ich das angefangen habe zu, also als ich das bemerkt habe. Allerdings fand ich weiß nicht, danach habe ich mich so schlecht gefühlt, dass ich, oh, nee. Wie bist du an diese Bilder gekommen? Klingt ganz doof, das sind einfach so eine alten Familienfotos gewesen, wo man mit irgendwelchen nackten Kindern am Strand gespielt hat. Das war keine Kinderpornografie nein, auf dem Internet. Nein. Hast du, wie gesagt, du bist 18 Jahre alt, hast du in den letzten Jahren auch eine, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Beziehung geführt? Also, eine, ja, ich habe erst letztens, also sehr kurz eine normale Beziehung gehabt, die ging nicht besonders lang. Mit einem Mann? Mit einem Mann, mhm. Ja, und ansonsten, also das passt eher zum Thema ungewöhnliche Liebe. Ich habe eine heimliche Beziehung mit meiner besten Freundin und wir suchen uns immer mal so Typen, mit denen wir dann eine Affäre haben. Mhm. Das ist dann halt der normalere Sex, den ich habe. Mhm. Hast du Spaß bei diesem Sex? Ich komme nicht zum Orgasmus, aber ich habe Spaß. Ja, mhm. Das ist schön, weil ich meine beste Freundin sehr gern habe. Mhm. Clara, die Ursachen und so, die Zusammenhänge sind dir ja, wie wir gerade gehört haben, selbst durchaus klar, dass du diese perversen Fantasien hast, weil man dir selbst Leid zugefügt hat. Und einige Male hat man dir Leid zugefügt. Insofern muss man sich da jetzt auch in diesem Fall gar nicht schämen, weil das alles zusammenhängt. Aber es ist trotzdem einfach diese Vorstellung, dass manchmal erwische ich mich dabei, wie ich mir vorstelle, ja, das ist ein Mädchen und das ist 6 Jahre alt und dann denke ich, oh Gott, nein, dann denke ich, die ist so klein wie deine Schwester und dann denke ich, oh Gott, nein, sowas kannst du dir nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass ein Mädchen, was so alt wie deine Schwester ist. Absolut. Ich will auch nicht damit sagen, naja, ist nicht so schlimm, hab die Fantasien, mach weiter so. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ich finde, du hast jetzt einen ersten Schritt gemacht und hast dich hier bei mir geäußert und geoutet dazu. Das ist ja schon ein großer Schritt und auch sehr mutig. Da habe ich auch Respekt vor, dass du das tust. Ich rate dir dringend, damit du mit dir ins Reine kommst und damit du diesen ganzen Dreck aus dem Kopf herauskriegst, dass du dich an einen Therapeuten oder einen Arzt wendest, an einen Sexualtherapeuten oder einen entsprechenden ausgebildeten Psychiater für eine Therapie. Du kannst nur gewinnen dadurch. Du kannst es ja jederzeit abbrechen, wenn du denkst, das ist es nicht oder ich finde die Person doof oder ich komme damit nicht zurecht. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, danke. Dafür, das werde ich mir. Wieso bist du selbst noch nicht auf die Idee gekommen? Es ist so, dass ich auch noch dazu, also ich bin auch depressiv, ich habe eine depressive Erkrankung, weshalb ich schon in zahlreichen Therapien war und mit all meinen Therapeuten sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und mich auch Therapeuten nicht mehr so, ich möchte es gerne versuchen und ich fange auch immer wieder neue Therapien wegen der Depression an, aber. Clara, die Depression hängt mit Sicherheit mit diesen ganzen Geschichten zusammen. Es wird alles ein Wollknäuel ist das. Und ich glaube dir sehr gerne, dass du schlechte Erfahrungen mit Therapeuten gemacht hast. Ich kenne auch sehr viele schreckliche Therapeuten. Da würde ich auch laufen gehen, wenn ich bei denen säße. Aber es ist so wie bei allen Berufen. Man muss dann suchen und irgendwann trifft man einen tollen Typ und dann hat man Glück und mit der Person kann man sich austauschen. Also ja, ich appelliere nochmal an dich, weil es wirklich dein Leben ist. Und ich glaube nicht, dass du aus diesem Desaster alleine rauskommst. Da brauchst du schon eine fachkundige Hand an der Seite. Ich möchte dir gerne nur so für Infos und Adressen und so jetzt gleich meinen Psychologen nochmal geben. Du brauchst keine Sorge haben, dass der jetzt da groß in dich reinfragt. Und dann kannst du ja entscheiden, welche Schritte du dann einnimmst demnächst. Ja, sehr gerne. Würde ich sehr gerne annehmen, das Angebot. Super, klar. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning, so heißt mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an und alles Weitere im Hintergrund. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ich freue mich, dass ich das mal aussprechen konnte. Ja, das freut mich wiederum, dass es dir gut getan hat. Ich drücke dir die Daumen. Tschüss. Okay, Dankeschön. Ciao. Schönen Abend. Dankeschön, tschüss. So, hier ist Konrad. Konrad ist 37. Guten Morgen, Konrad. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, hallo. Konrad. Ich wollte mit dir gerne über ein Thema sprechen, hier, das mir jetzt irgendwie sehr am Herzen liegt. Und das hat eigentlich eine längere Geschichte, die weiter zurückliegt. Und zwar fing die mit genau 12 Jahren an. Mhm. Und das war so gewesen, dass ich einen Zwang hatte, mir die Fingernägel immer sehr, sehr kurz zu schneiden, ohne dass sie abgekaut waren, sondern halt immer so, dass die Nägel nicht da waren. Ja. Und das war so zwanghaft gewesen, dass meine Eltern mir sozusagen hier die ganzen Sachen, wo man sich halt eine Nagelknipser und hier Scheren, alles wegnehmen mussten. Mhm. Und da habe ich mich danach immer auf Toilette eingeschlossen, auf Klo eingeschlossen. Und habe dann, ja, wie soll ich das sagen, die Toilette ist ja, die Klos sind ja halt immer gefliest so, und da habe ich ja halt zwischen den Fugen mit meinen Fingern immer so lange dran an diesen, ja, dran gerubbelt, sag ich mal so, dass die Fingernägel wieder kurz wurden. Ja, das ist ja wie so eine Feile, das ist ja eher so Putz ist das ja. Da ja, genau, also das war schon echt wirklich zwanghaft und das ist... Hallo? Ja, hallo? Ja, du warst gerade ein paar Sekunden weg, deswegen frag dich. Ach so, nein, das ist praktisch wie, als wenn... Okay, das fing mit 12 Jahren an. Das heißt ja, unsere Sendung, darüber rede ich zum ersten Mal. Darüber rede ich jetzt auch wirklich zum ersten Mal, über diesen Zwang. Ach so. Dass das so ist. Und das Besondere an der Geschichte ist jetzt bloß, es ist, ja, jetzt bin ich 37 und das ist halt jetzt wiedergekommen, sag ich mal so. Ach so, und zwischendurch war mal Ruhe, da war alles normal. Ja. Seit wann ist es wiedergekommen? Also das ist jetzt ein paar Monate, wo das jetzt wiedergekommen ist, aber bloß, dass ich mich jetzt lebe ich alleine, jetzt brauche ich mich nicht mehr auf Klo einschließen, sage ich mal so. Jetzt ist das so, dass ich das halt jeden Tag mir die Fingernägel schneiden muss, damit die halt nicht, ja, damit halt dass man halt die Nägel nicht mehr sieht, sage ich mal so. Also, wenn man sich die Fingernägel schneidet, ist es das so, dass man halt auch... Kurz bitte, Konrad, kannst du den Ton von deinem Radio oder Fernseher bitte abstellen? Ja, natürlich, das geht los. Ja, wir haben das Echo immer im Hintergrund. Wie tief schneidest du die Fingernägel? Also so, dass die Nägel nicht mehr zu sehen sind. Also das ist nicht so, dass es irgendwie anfängt zu bluten oder so. Das ist halt nur dieser Zwang, dass ich halt das nicht sehen kann, wenn halt da Nagel zu sehen ist an den Fingern. So dieser ganz normale Nagel, den man nachher auch irgendwelche normalen Menschen nach einer gewissen Zeit halt abschneiden, ja, also, um das kürzer zu machen. Ja, also damals, als du anfingst, warst du 12 Jahre. War ich 12 Jahre, ja. Wie viele Jahre hat das damals angedauert? Bis ich 15 war. Bist du 15? Und dann war's ganz weg und du hattest normale Fingernägel? Danach war ganz normal gewesen. Da war etwas weg gewesen. Zu Anfang wurde das nicht entdeckt, da habe ich das immer noch geheim halten können. Ja. Bis dann eben halt meine Eltern halt sagten, Mensch, und meine Schwester, Mensch, was machst du da denn immer? Und bis sie das dann halt gesehen haben und ich dann halt mal rausdrücken musste mit dieser Sprache. Das ist ja nur... Dann hat man mir diese Sachen alle weggenommen und dann war das halt so schlimm, dass ich eben halt mich auf Klo einschließe. Ja, genau. Das ist ja nur sehr sonderbar. Und jetzt im hohen Alter von 37 bricht das wieder raus. Ja, und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin selbst über mich erschrocken, dass das halt so ist. Andere Leute... Und das hast du jetzt, auch dieses neue Ausbrechen, hast du noch niemandem so in dem Sinne erzählt? Nein, habe ich nicht. Man sieht es, allerdings muss man dir ja nur auf die Finger gucken, dann sieht man, dass da was nicht stimmt. Ja, natürlich, ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich ein Mann von 37, der halt alleine lebt, sag ich mal so. Und hast du eine Freundin oder einen Freund? Also derzeit nicht. Also ich bin jetzt, vor ein paar Monaten habe ich mich getrennt und seitdem bin ich jetzt erstmal, jetzt halt Single und ja. Und das hatte also da nichts mit zu tun gehabt, dass ich jetzt da irgendwie, dass es deshalb gekommen ist und dass ich jetzt... Da hast du auch schon drüber nachgedacht. Weil das ist jetzt keine Art der Trauer, sag ich mal so. Aber es deutet ja auf irgendetwas hin, auf irgendeine, einen Konflikt, eine Spannung, auf irgendwas Unglückliches in dir. Ein Mensch, der mit sich im Lot ist und im Reinen, macht sowas nicht. Nein, das auf keinen Fall. Hast du irgendeine Idee, was es sein könnte? Es ist so, dass ich halt, ja, wie soll ich das sagen, das ist, ja, ich sag mal, ich hatte mit Beziehungen halt auch nicht so das Glück gehabt, sag ich mal so. Ich hatte bis jetzt immer nur kurze Beziehungen geführt halt und ja, weiß ich auch nicht, vielleicht habe ich halt noch nicht die richtige getroffen, vielleicht hängt das vielleicht auch damit zusammen, aber also woran das jetzt genau liegt, warum das wieder ausgebrochen ist, kann ich auch nicht sagen, weil das ist halt... Aber es ist nach wie vor so, dass du sie schneidest und nicht abkaust. Nein, ja. Abkauen auf keinen Fall. Mhm. Also sie sehen gepflegt aus, so wenn ich die abschneide, ganz normal, bloß, dass ich halt die so abschneide, dass halt kein Nagel mehr zu sehen ist. Ja, das heißt, du bist immer zum Schneiden, damit das so diese Länge bleibt und nicht noch länger wird. Ja, genau. Und ich sehe das so als Zwang an, wie andere Menschen sich die Hände waschen. Ja, in der Tat, das ist so. Das ist so. Und ja, und jetzt habe ich heute, ich sehe deine Sendung öfter und dann habe ich das halt gesehen, das Thema, und dann dachte ich, ja Mensch, da ruf mal an. So. Mhm. Also, da muss man jetzt ein bisschen tiefenpsychologisch herangehen, was das ist, vor allen Dingen, was es jetzt wieder ausgelöst hat. Ja. Da rate ich dir dringend, möglichst bald dir eine professionelle Beratung zu suchen dafür. Ja, das wäre wohl das Beste. Ja, also, da biete ich dir jetzt auch gerne an, dass wir dir noch ein paar Sachen an die Hand geben, ein paar Anlaufstellen, wo du dich da hinwenden kannst. Ja. Und dann gehst du das Problem mal an. Ja, natürlich. Das werde ich auf jeden Fall machen wollen. Und es tat auch wirklich mal gut, darüber jetzt auch mal so zu sprechen, sag ich mal so. Mhm. Gut, Konrad, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, alles. Und ich wünsche dir alles Gute, ne? Dankeschön, Konrad. Tschüss. Ciao. Bitte, tschüss. Und das geht weiter mit dem Peter. Und Peter ist 40. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Domian. Über was möchtest du jetzt zum ersten Mal reden? Ja, zum ersten Mal reden möchte ich eigentlich darüber, dass ich seit einem Jahr bekannt als AIDS gilt, also als AIDS erkrankt gelte. Also ich bin seit 2004 positiv, bin aber seit letztes Jahr im Januar ganz offiziell dann als AIDS krank eingestuft durch Kaposi-Sarkom. Durch was? Kaposi-Sarkom, das ist so eine typische AIDS-Krebserkrankung, also eine Krebserkrankung, die durch das HIV-Virus verursacht wird oder begünstigt wird. Das heißt, im Jahre 2004, auch damals hast du es niemandem erzählt? Doch, das wussten dann meine Eltern zumindest, meine jüngste Schwester und mein Lebensgefährte. Mhm. Die wissen das schon. Mhm. Und aber dass ich jetzt offiziell AIDS-krank bin und Kaposi habe und noch so ein paar andere Krankheiten, also meine Bauchspeicheldrüse hat ihre Funktion zum Beispiel eingestellt. Ja, das weiß noch keiner. Das weiß noch keiner, weil die machen sich eh schon immer Sorgen um mich. Und Bist du noch in der Beziehung? Ja, ja, wir sind schon seit ein paar Jahren verheiratet. Das ist das Problem. Aber wie gesagt, ich mache mir halt immer Sorgen um mich und ich weiß im Moment auch gar nicht, wie ich das denen sagen soll. Und du weißt, gerade waren die Jahreszahlen so viel durcheinander, du weißt das jetzt seit einem Jahr? Seit Januar 2013 bin ich operiert worden, weil ich einen Knoten am Hals hatte. Mhm. Und der hat halt wehgetan, der wurde halt wegoperiert und da wurde halt diagnostiziert, dass es halt ein Kaposi-Knoten ist. Ist das ja schon lange, 13, jetzt haben wir schon 15. Das sind ja schon 2 Jahre dann, dass du, 2 Jahre gehst du damit einsam umher. Ja, ich bin jetzt in diesen 2 Jahren schon, ich glaube, 8-mal operiert worden, weil immer wieder ein Knoten wegoperiert worden. Man muss dann sagen, ich halt, das musste eine Zyste weggemacht werden, da musste, keine Ahnung, irgendwas habe ich dann immer. Wie ist denn dein gesundheitlicher Zustand im Moment, aktuell? Also die Viruslast ist unter der Nachweisgrenze und das Kaposi ist halt unser Hauptproblem, beziehungsweise das zweite Problem wird wahrscheinlich jetzt, es gibt so eine AIDS-Demenz. AIDS-Demenz gibt es? Ja, gibt's, wusste ich bis vor kurzem aus, gibt diese Neuro-AIDS. Ja, das wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Also das heißt AIDS-Erkrankte. Also man kann halt, das kann halt aufs Gehirn schlagen. Mhm. Und ich habe im Moment so Aussetzer wie... Blöde Beispiele. Erstmal war das alles komisch. Ne? Ich habe 3-mal meine Küche unter Wasser gesetzt, weil ich den Wasserhahn anmache und drehe mich um, weil irgendwas ist und ich vergesse alles. Mhm. Ich fahre einkaufen und komme mit schweren Taschen nach Hause und habe den Roller zum Beispiel vom Supermarkt vergessen. Verstehe. Das heißt, da sind 3 große Bereiche. Da ist einmal eventuell jetzt diese aufziehende Demenz, da ist die Bauchspeicheldrüse und da sind die Tumore. Ach ja, ich könnte ja noch weitermachen. Also wie sagt man, körperlich ist einiges an Baustellen im Moment. Mhm. Mein größtes Problem ist halt diese Demenz und da komme ich gerade irgendwie selber gar nicht so richtig mit aber klar, wenn das der Fall ist. Aber erklär mir doch mal, Peter, du bist in einer Liebesbeziehung mit einem Mann, du bist verheiratet, ihr seid sehr lange schon zusammen, sagst du. Mhm. Warum sagst du deinem Mann nicht die ganze Wahrheit? Wirklich nicht belasten. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber gehört es nicht zur Liebe dazu, dass man eben ganz offen mit den guten und auch mit den weniger guten Sachen umgeht? Ja, eigentlich schon. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ändert sich ja nichts, ob ich es jetzt sage. Dann gucke ich mal, dass ich es irgendwie so lange rausziehe. Ja, aber wie Peter, soll ich das sagen? Ja. Du hast auch ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Ja, wenn ich meiner Mutter jetzt noch sage, da habe ich jetzt noch dieses und jenes, also die bricht ja dann komplett am Ort. Mhm. Bleiben wir erstmal bei deinem Freund, bei deinem Mann. Mhm. Wenn ich dein Freund oder dein Mann wäre und ich würde das dann jetzt nach fast 2 Jahren erfahren, dass du schon so lange daran leidest, wäre ich sehr enttäuscht von dir. Weil ich dir sagen würde, Mensch, das ist unser gemeinsames Leben. Das musst du mir doch sagen, das können wir doch gemeinsam tragen. Ich wäre enttäuscht. Und wenn du es aussprechen würdest, du weißt nur zu gut bei einer schweren Erkrankung, wie wichtig die Seele ist, dass man relativ stabil ist. Das machst du alles mit dir alleine aus und mit deinen Ärzten. Was für eine Belastung. Wenn du das austauschen könntest mit deinem Freund, mit deinem Mann, ging es dir um ein Vielfaches besser und ihr gemeinsam beraten könntet, wie es weitergeht. Ja, mir wird es dann vielleicht besser gehen, aber ihm geht es dann schlechter. Das weiß ich gar nicht mal. Ich glaube, ja. ich glaube, dass, wie gesagt, wenn er, irgendwann wird er es ja erfahren. Und dann ist er sehr enttäuscht. Man sieht, dass es mir nicht gut geht, das ist richtig, und er nimmt mir sehr, sehr viel ab und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber wenn du so oft zum Beispiel im Krankenhaus warst, fragt er denn da nicht nach, was ist denn da jetzt los? Und ich gehe nicht ins Krankenhaus, ich mache das ganz geschickt. Es gibt ja ganz tolle Tageskliniken, Chirurgen in Köln, die das machen. Da geht man morgens hin und ist mittags wieder zu Hause. Das geht in den Fällen, kann man dann wieder... Ja, das sind ja die das setzen sich an den Lymphknoten an, die sind ja relativ oberflächlich. Achso, und das... Jetzt haben wir das Problem, dass es eben jetzt nicht mehr geht. Also jetzt sind so viele Knoten im Hals, dass es halt jetzt mit Operieren nicht mehr wäre. Jetzt müssen wir halt über eine Chemo nachdenken. Und jetzt komme ich so an die Grenze, spätestens dann muss ich ja mit der Sprache raus. Hast du auch nicht mal erzählt, dass du in der Tagesklinik warst? Doch, das sieht man ja. Also wenn das dann genäht wurde oder verbunden war. Du hast so klein geredet. Und ja, natürlich. Mhm. Ich habe dann immer gesagt, ja, da war ein Abszess oder eine Zyste. Wir sind mal 2 Zähne gezogen worden, weil da dieser Knoten so ungünstig lag. Mhm. Da musste man halt den Zahn raus, um den Knoten zu behandeln. Peter, dann habe ich gesagt, dass ein vereiterter Pickel oder sowas, habe ich dann immer erzählt. Also irgendwelche Kleinigkeiten, dass ich eben keine Sorgen mache. Lass uns den Spieß doch mal rumdrehen. Wenn dein Mann in der Situation wäre und er dir das nicht sagen würde, und du würdest es da irgendwann dann erfahren, was würdest du denn sagen? Ja, das, was du gerade auch gesagt hast, du wärst enttäuscht. Ja. Und ich schwöre es, also wenn ihr eine gute Beziehung habt, ihr beiden, bin ich hundertprozentig, könnte ich alles für verwetten, dass er enttäuscht ist, weil er sagt, Mensch, das musst du mir doch sagen. Er will dir doch auch helfen dann. Er kann dir ja auch helfen, weil er dein Mann ist. Ja, das Problem ist ja nur, dass es, wie soll ich das sagen? Das erste Mal habe ich gesagt, naja, komm, dann machen wir den einen Knoten weg und dann wartet. Mhm. Und zweite Mal habe ich gesagt, ja, komm, den Knoten weg und dann wartet. Ich hatte ja nicht, oder hieß damals, jetzt setzen wir sie auf die Therapie, weil ich habe ja die Therapie eigentlich nicht, also diese Tablettentherapie, ja nicht gemacht, weil ich die Viruslast so schlecht war, sondern wegen dem Kaposchi. Und da habe ich halt gedacht, ja, jetzt nehme ich halt die Tabletten, sag halt, die Viruslast war ein bisschen zu hoch, dann wird das jetzt eingestellt, so war halt mein Gedanke. Und so ging es immer weiter. Ich will dir ja auch jetzt im Nachhinein gar keinen Vorwurf machen, das bringt ja auch gar nichts. Aber ich möchte gerne appellieren an dich, dass du es jetzt deinem Freund sagst. Ja, da überlege ich ja die ganze Zeit. Ja, bitte mach es. Ich komme nicht drauf. Ich sitze nächtelang hier wach, ich heule manchmal. Wie so ein kleines Kind komme ich mir in letzter Zeit vor. Und ich weiß einfach gar nicht, wie ich den Anfang machen soll. Ich kann eigentlich sagen, so, pass mal auf, übrigens habe ich dir jetzt... Ich weiß im Moment nicht, Du kannst es ihm genauso erzählen, wie du es mir gerade erzählt hast. Und du kannst es auch so einleiten, indem du sagst, pass mal auf, ich habe vielleicht einen Fehler begangen. Ich habe seit 2 Jahren dir nicht so die ganze Wahrheit gesagt. So kannst du anfangen. Ja, ich glaube, der ahnt das schon, weil... Ja, vielleicht ahnt das sogar. Und vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Er fragt doch immer so hintenrum, wie geht's dir und wo warst du denn heute? Und ich habe irgendwie noch nicht so die Traute gefunden. Vor allen Dingen, wenn du jetzt auch Angst hast, dass die Erkrankung, auch die Demenz, dass das fortschreitet. Da ist jeder Tag ist wichtig. Und vergeude jetzt nicht die Tage, sondern sobald eine gute Möglichkeit ist, vielleicht schon morgen, setz dich mit ihm zusammen und sag's ihm. Sag's ihm genauso. Es kann nichts passieren. Ihr könnt beide nur gewinnen dadurch. Mhm. Ja, wie gesagt, ich war halt immer so der Gedanke, Mensch, ändert ja nichts, wenn Leute wissen, weil die machen sich halt auch nur Sorgen und Kopf über mich. Ja, aber es sind falsche Rücksichtsnahme, glaube ich. Nochmal ein Wort zu deiner Mutter. Ja, meine Mutter ist das Problem. Meine Mutter kommt aus einer großen Familie, also meine Mutter hat noch 12 Geschwister. Mhm. Und von diesen 12 sind 7 mittlerweile verstorben, mhm, und 5 davon an irgendeiner Art von Krebs. Also die jüngste Schwester hat einen Gehirntumor gehabt. Mhm. 2 meiner Onkels sind an Leukämie gestorben. Also wenn ich dir jetzt sage, ich habe irgendein Kaposchi, was irgendeine Form ja ein Krebs ist, mhm, das weiß ich nicht. Also mit dem Aids hatte ich keine Probleme gehabt, von Anfang an nicht. Mhm. Aber auch da, Peter, es wird der Tag kommen, wo sie es erfährt. Und es ist doch gut, wenn du es ihr jetzt noch in einer Zeit sagen kannst, wo es noch einigermaßen gut ist, als wenn es wirklich dann ganz dramatisch ist. Hm? Ich verstehe das, dass du ja Rücksicht nimmst auf deine Mutter, und das ist natürlich ist das ganz schlimm, aber du kannst sie ja letztendlich vor der Wahrheit nicht schützen. Irgendwann wird sie vor der traurigen Wahrheit stehen. Vielleicht, du ja nur HIV erkrankt bist, oder da sie das ja weiß, vielleicht ist es auch nicht so ein Schlag für sie, weil sie bestimmt auch schon mit dem einen oder anderen rechnet. Ja, könnte sein. Aber auch da würde ich so wieder appellieren, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat, sollte man das schon sagen. Was ist mit dem Vater? Ja, mein Papst hat damit keine Probleme. Also der hatte mit, dass ich schwul bin, keine Probleme. Der hatte, als wir das mit dem HIV gesagt haben, keine Probleme. Aber wie gesagt, ich denke immer so, meine Eltern haben mir immer so viel Gutes getan, oder mein Umfeld. Ich möchte die irgendwie nicht belasten. Also mein Problem ist immer, ich habe das Gefühl, dass... Aber du entlastest sie nicht, wenn du ihnen das verschweigst. Das ist nur ein Verschieben des Problems. Auch das ist ein Ausdruck des Vertrauens, dass du zu jemandem, oder ein Zeichen des Vertrauens an deine Eltern, wenn du ihnen das sagst, wenn du es deiner Mutter sagst. Peter, mach es. Ich sag's dir wirklich mit voller Überzeugung, dass ich das gut fände und richtig finde. Ich guck mal, wie ich Luft kriege, und genau, dann machen wir dann mal. Ja, genau. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Peter. Super. Und dass es doch noch eine ganze Weile stabil laufen wird. Ja, hoffen wir doch. Ja, alles Gute. Wünsche ich dir auch. Tschüss, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Andreas Fulford. Und morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Und ihr könnt morgen, wie immer, auch ab 0 Uhr schon anrufen oder mailen unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.